Tja, ich denke, ich kann die DVD jetzt ausschalten. So in etwa wie in diesem Katastrophenfilm Erdbeben in San Francisco kann man sich vorstellen, was während The Big One los war. Ganz schön starker Tobak, was? Ja, ganz nett, die kleinen Feuerchen. Nun, verehrte Künstler, ihr habt diesen Malkurs ja nicht gebucht, um euch nur Filme anzusehen. Jetzt ist euer Talent gefordert. Lasst die gesehenen Bilder auf euch wirken und bringt sie auf das Papier. Ich möchte Flammen sehen, die euch aus den Händen schießen. Glut auf euren Gesichtern. Ja, Freunde, tauchen wir die Pinsel in das Wasser und ran ans Werk. Feuer, Glut. Ja. So. Glut, Feuer. Das Wasser. So. Sehr gut, Martha. Lass es brennen. Hey, Bob, trau dich. Mach ich ja. Nimm mehr Farbe. Gib mir mal das Bier. Fühl die kreative Kraft in komm, dir. Doch, komm, doch. Ha? Ordentlich rot. Ja. Und was mal unser Big One, unser schwarzer Riese, ha? Ein grünes Flämmchen mit roten Bäckchen oder blau glühende Schmetterlinge mit rosa Schüchen? Oh nein, es ist ja eine Sonne mit Flügelchen und dann auch noch schwarz, wie Moonboy selbst. Kannst du damit aufhören? Moonboy, total abgefahren, Wayne. Du meinst den Sabber auf seiner Backe, richtig? Genau, sieht doch voll aus wie ein zunehmender Halbmond, der Fleck, oder? Genau wie er. Zunehmend. Hey, mein schwarzer Freund. Hm? Hey, was ist denn los? Sprichst du nicht mehr mit mir? Los, mach's Maul auf. Hey, Denzel. Scheint die Sprache verloren zu haben, unser Bimbo. Du wolltest was sagen? Hey, Denzel. Beruhig dich. Komm schon, das war doch nur... Was? Spaß? Wolltest du Spaß sagen? Du glaubst, ich finde es spaßig, wenn man mich Bimbo nennt? Ist es das, was du glaubst, Wayne? Dann darf ich dir sagen, dass das nicht der Fall ist. Hast du kapiert? Okay, ja. Gut. Schön, dass wir das geklärt hätten. Und was den Blutschwamm auf meiner Wange anbelangt, wenn, dann gleicht er einem abnehmenden Halbmond. Aber ich finde eher, dass er aussieht wie Kalifornien. Und jetzt würde ich gerne weiterarbeiten. Ist das okay für dich? Ja. Prima. Alles klar, Denzel? Sicher, Mr. Seinfeld. Alles im Lot. Gut, wunderbar. Sonne, Flügel, Flammen. Ja, starke Motive. Hey, Denzel. Ich finde ja, du hast echt Talent. Sieht gut aus. Danke. Ach, fast hätte ich es vergessen, Bob. Ja? Könntest du mir einen großen Gefallen tun? Na klar, gerne. Was denn? Ich habe meiner Tochter Goli doch erzählt, dass ich mit einem der berühmten 3 Fragezeichen in einem Malkurs bin. Ja. Und du hast mir eine eurer Karten für sie mitgegeben. Ja, aber nur, weil du mich gefoltert hättest, wenn ich es nicht getan hätte. Du sagst es. Aber jetzt liegt mir Goli dauernd in den Ohren, dass sie so gerne noch ein Autogramm von Hallo, guten so. Tag. Was will die Polizei denn hier? Ist das der Kurs von Lawrence Seinfeld? Ja, so ist es. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Neil Rockwell, LAPD. Hier ist mein Ausweis. Nimmt ein gewisser Denzel Hopkins an Ihrem Kurs teil? Ja. Ich bin hier. Worum geht es denn? Sie werden des schweren Diebstahls beschuldigt und sind hiermit verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden. Kommen Sie mit. Denzel. Am nächsten Nachmittag arbeiteten die 3 Detektive auf dem Schrottplatz. Peter hatte das Bremspedal von Onkel Titus Pickup repariert und zog gerade die letzte Schraube an, als Bob verwundert zum Eingangstor blickte. So, mal gucken da. Hm? Goldie. Bitte, was? Ja, da, das Mädchen an der Einfahrt. Das ist die Tochter von Denzel. Du meinst den Mann, der gestern in deinem Malkurs verhaftet wurde? Ja, genau der. Goldie! Hallo, hier sind wir. Hier. Hi. Hi. Goldie, es ist ja schön, dich zu sehen. Das ist Justus, ja. Jonas, hallo. Peter Shaw. Hallo, Goldie. Hi, wie können wir dir helfen? Dad hat mir erzählt, dass man euch hier finden könnte. Mhm. Es geht um diese Visitenkarte. Hm. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Den Text kennen wir in- und auswendig. Aber übernehmt ihr auch wirklich jeden Fall? Du brauchst unsere Hilfe, nicht wahr? Ja, und ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Ich denke, es geht sicher um deinen Vater, der gestern verhaftet wurde, oder? Ja. Dad kann das nicht getan haben. Er würde so etwas nie tun. Nie. Er ist kein Dieb. Oh, die ganz ruhig. Ich kann das auch nicht glauben. Man wirft deinem Vater also vor, dass er etwas gestohlen hat. Ein Bild. Er soll ein Bild gestohlen haben. Mhm. Aus einem Museum? Ich weiß es nicht. Die Polizisten sagen mir überhaupt nichts. Und Dad konnte ich noch nicht sprechen. Mhm. Ja, aber mit deiner Mutter müssen sie doch wenigstens schon gesprochen haben. Meine Mutter lebt nicht mehr. Großmutter ist einfach zu alt, um sich um all das zu kümmern. Und einen Anwalt können wir uns nicht leisten. Überhaupt kann uns niemand helfen, weil da nämlich keiner ist. Und die Nachbarn reden hinter unserem Rücken und die Polizei... Goldie, beruhige dich. Goldie, wir können dir nichts versprechen, aber wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dir und deinem Vater zu helfen. Die drei Detektive baten Goldie, erst einmal nach Hause zu fahren. Dann ließen die Jungen ihre Beziehungen spielen. Justus rief Inspektor Cotta an. Doch, aus der Brooks Gallery in Santa Monica wurde ein ziemlich wertvolles Gemälde gestohlen. Oh, Brooks Gallery. Und wo befindet sich Denzel Hopkins im Moment, Inspektor? Im Sellamore-Gefängnis, U-Haft. Okay. Dann danke ich Ihnen fürs Erste. Mal sehen, ob uns das weiterbringt. Justus? Ja? Keine Heldenstücke, ja? Wenn's brenzlig wird, lasst ihr die Finger davon und meldet euch, klar? Wie immer, Inspektor. Nein, nicht wie immer. Darum geht es ja. In Ordnung, Inspektor. Warum glaube ich dir nur nicht? Also, Kollegen, auf nach Santa Monica. Ja, okay. Als Peter seinen Wagen vor der Brooks Gallery parkte, öffnete sich die Eingangstür und ein hochgewachsener Mann eilte auf die Straße. Dorothy! Dorothy, Schätzchen! Wo bist du? Kurbel mal die Scheibe runter, Zweiter. Ja. Dorothy! Da hinten ist der Ausreißer. Bei den Mülltonnen. Ein Zwerg-Chihuahua. Der Hund legt sich mit den Katzen an. Nein! Lasst sie in Ruhe, ihr Ungeheuer! Sie hat euch doch nichts getan! Ich glaube, da braucht jemand unsere Hilfe. Na los, kommt. Stürzen wir uns auf die Bestien. Oh, meine Dorothy! Weg! Los! Haut ab! Weg davon! Weg da. Wirst du wohl... Oh. Du, Buh! Buh! Oh. Also, komm her! Komm her, Dorothy! So. So, hier haben Sie Ihren Liebling wieder. Oh, danke! Dem Himmel sei Dank! Danke, danke vielmals! Ah, meine arme Dorothy! Was hast du nun davon, dass du wieder mal ausgebüxt bist, du böses, böses Mädchen? Jetzt bleibst du aber im Ausstellungsraum. Sind Sie Mr. Brooks, der Besitzer der Galerie? Ja, der bin ich. Philip Brooks. Oh, ich stehe tief in eurer Schuld. Ohne euch hätten diese Monster meine arme Dorothy sicher zerfleischt. Keine Ursache. Zu Ihnen wollten wir übrigens gerade. Zu mir? Weswegen? Ja, wir hätten Sie gerne zu dem Diebstahl befragt, der sich vorgestern Nacht in Ihrer Galerie ereignet hat. Hier ist unsere Karte. Die drei Detektive. Sieh mal einer an. Und für wen arbeitet ihr? Für Goldie Hopkins, die Tochter des vermeintlichen Diebes. Sie glaubt nicht, dass ihr Vater etwas damit zu tun hat. So? Das Bild wurde aber in seiner Wohnung gefunden. Das zumindest hat mir die Polizei erzählt. Tatsächlich? Um welches Bild handelt es sich denn? Kommt mit in die Galerie. Ich kann es euch zeigen. Oh, gerne. Voilà. Das Bild, nach dem ihr gefragt habt. Wow. Ein Mendelstein. Oh, du kennst dich aber gut aus. Hier, Dorothy, hier. Spiel ein bisschen. Ich interessiere mich ein bisschen für Kunst. Aber Mendelsteins Stil ist ja auch unverwechselbar. Dieses Bild hier habe ich allerdings noch nie gesehen. Das Gemälde ist auch erst vor kurzem aufgetaucht. Aha. Erst vor kurzem aufgetaucht? Was meinen Sie damit? Naja, es ist so, es ist nicht bekannt, wie viele Bilder Seymour Mendelstein im Laufe seines Lebens gemalt hat. In unregelmäßigen Abständen tauchen bei Versteigerungen neue Bilder von ihm auf. Aber wem sie gehören und wer sie anbietet, das weiß niemand. So ist es. Und dieses Gemälde hier wurde erst vor 2 Wochen im Auktionshaus Sattler & Price versteigert. Wie lange ist Mendelstein denn schon tot? Über 40 Jahre. Und immer noch tauchen neue Bilder auf? Ja, etwa eines pro Jahr. Aha. Das ist ein seltsames Bild. Ein Haus? Na, Dorothy. Ein Haus, das zerfließt wie flüssiges Glas. Eine schwarze Sonne. Was sind denn das? Flügel? Das sind Schmetterlingsflügel, um genau zu sein. Wie kommt mir das bemerkenswert, dass dir gerade das aufgefallen ist. Dieses Motiv ist sehr untypisch für Mendelstein und taucht hier zum allerersten Mal auf. Verhängt sie denn sowas an die Wand? Jemand, der mindestens $70,000 übrig hat. 80. 80? Mhm. $80,000? Das Bild hier kostet $80,000? So ist es. Aber natürlich nicht dieses Bild. Das ist selbstverständlich eine Kopie. Von den wertvollen Gemälden stelle ich nur Nachdrucke aus. Aber das Original kostet tatsächlich so viel. Und das haben Sie ersteigert? Das Bild wurde also nicht aus diesem Raum gestohlen? Nein, aus meinem Safe im Keller. Und andere Bilder wurden daraus nicht gestohlen? Nein, seltsamerweise nur das eine. Aha. Aber es war auch mein wertvollstes Stück. Wie wurde man eigentlich so schnell auf Denzel Hopkins aufmerksam? Ich meine, es verging ja kaum 24 Stunden, bis man ihn hatte. Nun, die Polizei hat gestern einen anonymen Anruf erhalten. Einem Anwohner war in der Nacht ein Auto aufgefallen, das hier in der Straße normalerweise nicht steht. Er hat wohl von dem Einbruch gehört und dann das Kennzeichen an die Polizei weitergegeben. Und das Kennzeichen gehört zu Hopkins Auto? Ganz genau. So kam man ihm auf die Schliche. Da hatten Sie aber mächtig Glück. Ja, und ziemlich Neugier, ich meine, wachsame Nachbarn. Ja. Ich wünschte nur, ich wüsste, bei wem ich mich zu bedanken habe. Aber der Nachbar ist wohl zu bescheiden. Tja, oder er hat Angst. Vor wem und warum auch immer. Was jetzt? Oh, lass mich kurz nachdenken. Vielleicht hast du dich doch in diesem Denzel getäuscht, Bob. Das Bild wurde bei ihm zu Hause gefunden. Sein Auto stand vor der Galerie. Das sind ziemlich eindeutige Hinweise, wenn du mich fragst. Ja, natürlich kann ich mich täuschen, Peter. Aber dann muss ich mich wirklich von meiner Menschenkenntnis verabschieden. Also, Denzel hätte ich nie für einen Kriminellen gehalten. was ja den wenigsten Kriminellen auf der Stirn geschrieben steht. Auch wieder wahr. Wir sollten Denzel einen Besuch abstatten. Dann wissen auch Peter und ich, mit wem wir es zu tun haben. Du willst ins Gefängnis? Ha. Na toll. Das Selamour-Gefängnis lag im Nordwesten von Los Angeles. Die drei Fragezeichen hatten Goldie gebeten, sie zu begleiten. Ihr würde man es sicher nicht verwehren, den eigenen Vater zu sehen. Tatsächlich saßen die vier kurze Zeit später in einem weiß gekachelten Raum und warteten gespannt auf das Eintreffen des Inhaftierten. Uli, mein Schatz. Daddy, ich vermisse dich so. Ich durfte dir einen Skizzenblock und einen Stift mitbringen. Dann musst du dich nicht langweilen. Danke. Würden Sie sich bitte setzen? Klar. Bob. Hi. Schön, dich zu sehen. Denzel, das sind meine Freunde Justus Jonas und Peter Shaw. Hallo. Mhm. Hallo, Denzel. Deine Tochter hat uns beauftragt, dir zu helfen. Ja. Das ist nett von euch Jungs, wirklich, aber viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht. Die Beweise sprechen gegen mich und ich bin nicht gerade jemand, dem man vor Gericht ohne weiteres glauben wird. Sie meinen, weil Sie nicht besonders reich sind und weil Sie sich keinen Anwalt leisten können, der Sie vertritt? Denzel Hopkins zog den Block zu sich heran, der vor ihm auf dem Tisch lag, und begann mit angelegten Handschellen gedankenverloren zu zeichnen. Ein bitterer Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Machen wir uns doch nichts vor. Das Hauptproblem ist, dass ich schwarz bin. Keine guten Voraussetzungen vor Gericht, zumindest nicht bei einer solchen Beweislage. Lassen Sie uns doch alles noch einmal durchgehen. Wann genau soll das Bild gestohlen worden sein? Vorgestern Nacht zwischen 2 und 3 Uhr. Und wo waren Sie zu der Zeit? Zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Also, haben Sie ein Alibi für die Zeit? Nein, Goldie war bei ihrer Großmutter. Ich war in dieser Nacht allein zu Hause. Denzel, sag mal, das Bild, das du gestohlen haben sollst, hast du das eigentlich gesehen? Ich weiß, dass es sich um einen Mendelstein handeln soll. Das hat man mir gesagt. Naja, aber gesehen hast du es noch nicht. Nein. Wieso fragst du? Ja, weil du gerade genau das Motiv zeichnest, das auf dem Bild zu sehen ist. Nicht wahr? Ja. Und jetzt weiß ich auch, wieso es mir bei Brooke so bekannt vorkam. Du hast genau das Motiv auch schon im Malkurs gemalt. Ja. Du hast recht, Bob. Das ist die schwarze Sonne. Mit den Schmetterlingsflügeln. Genau. Wovon sprecht ihr? Woher kennst du das Motiv? Das kenne ich schon ewig. Ich weiß nicht woher. Ich habe das schon x-mal gemalt. Dieses Motiv? Ja, Dad benutzt es auch als Signatur. Aha. Wartet. Seht euch diesen Brief an. Hier. Neben der Unterschrift. Zeig mal. Aber. Aber das ist ja. Ja, die schwarze Sonne. Also, Freunde, mein Verdacht, dass die beiden Knilche aus dem Malkurs, also dieser Dylan und Wayne, hinter der ganzen Angelegenheit stecken, kann man getrost knicken. Die Typen, die Denzel ständig fertig machen. Genau. Die beiden sind dumm wie Brot, völlig unfähig, sowas einzufädeln. Ja, das wird schon dadurch klar, dass sie etwas gegen Schwarze haben. Und, sag mal, was haben solche Pappnasen in einem Malkurs zu suchen? Sie wollen wohl irgendwelche Flugblätter oder so illustrieren, für wen oder was auch immer. Aha. Egal, für gestern Nacht haben Sie ein Alibi. Hab ich überprüft. Schön. Ich habe heute Morgen noch einmal mit Inspektor Kotter telefoniert, aber leider konnte ich ihm nichts Neues aus der Nase ziehen. Auch nicht den Namen des Nachbarn, der Denzels Auto gesehen haben will? Nee, nicht zu machen. Und mit dem gestohlenen Bild verhält es sich genauso, wie uns Brooks das geschildert hat. Er hat es vor 2 Wochen bei Settler und Price ersteigert. Davor hat niemand dieses Bild zu Gesicht bekommen. Mhm. Es tauchte wie alle Mendelsteins nach dessen Tod wie aus dem Nichts bei dem Auktionshaus auf. Ja, aber die müssen doch wissen, woher die Gemälde stammen. Sonst könnte ja jeder seine Bilder so zu Geld machen. Hehler, Diebe, Schmuggler, alle. Ja, die Auktionshäuser kennen den Anbieter ganz gewiss, aber wenn der anonym bleiben will, dann müssen sie das respektieren. Mhm. Ja. Und was das Motiv betrifft, also diese schwarze Sonne mit den Schmetterlingsflügeln, ich habe mir alle bekannten Mendelsteins im Internet angesehen. Eine schwarze Sonne mit Schmetterlingsflügeln ist noch nie vorgekommen. Ach. Vor der Auktion konnte keiner davon wissen. Keiner außer Denzel. Höchst sonderbar. Und jetzt? Ja, ich habe versucht, mehr als das, was also allgemein bekannt ist, über Mendelstein herauszufinden. Die Mühe hat sich gelohnt. Aha. Was kaum einer weiß, ist, dass Seymour Mendelstein nicht weit von hier in einem kleinen Ort an der Küste gelebt hat. Mhm. Echt? Ja, in Santa Isabel. Hm. Na, wir könnten hinfahren und uns dort ein wenig umhören und umsehen. Vielleicht bringen wir irgendetwas Neues in Erfahrung. Etwas, das uns weiterbringt. Dann auf nach Santa Isabel. Im Fischerdorf Santa Isabel parkten die 3 Fragezeichen vor einer kleinen Kneipe am Kai. Dort wollten sie Erkundigungen über Seymour Mendelsteins Wohnsitz einholen. Mehrere Männer saßen Pfeife rauchend in einer Ecke und ein Wirt mit verwittertem Holzgesicht spülte hinter dem Tresen Gläser. Na, ihr drei, was kann ich für euch tun? Wollt ihr was trinken? Ja, das wäre prima. 3-mal Limonade bitte. Ja, gerne. Kommt sofort. Wohl bekommt's. Danke. Seid ihr auf der Durchreise? Na, eigentlich nicht. Wir sind ehrlich gesagt aus einem ganz bestimmten Grund hier und hoffen, dass Sie uns vielleicht oder irgendjemand weiterhelfen kann. Ah ja? Interessant. Und wie könnten wir euch helfen? Naja, wir schreiben eine Arbeit über berühmte Künstler aus Kalifornien, Maler insbesondere. Und bei unseren Nachforschungen sind wir darauf gestoßen, dass einer dieser Künstler lange Zeit hier in Santa Isabel gelebt hat. Genau. Ein berühmter Künstler? Mhm. Ja, Seymour Mendelsteins. Sagt Ihnen der Name etwas? Ja, ja, der alte Mendelstein. Ist schon lange tot. Ja. Ja, das wissen wir. Aber wir hatten gehofft, dass es vielleicht noch jemanden gibt, der uns etwas über ihn erzählen kann. Alte Bekannte, Freunde, genau. Verwandte, irgendwas. Freunde? Sucht euch lieber einen anderen Maler. Wieso das? Entschuldigen Sie, aber was meinen Sie damit? Damit meine ich, dass ihr euch keinen Gefallen tut, wenn ihr hier bleibt. Was? Verstehe nicht so richtig. Der Einzige, der hier im Ort wirklich mit Schema zu tun hatte und noch lebt, ist Elroy. Elroy Forrester. Und es gibt wirklich niemanden, den ich guten Gewissen zu Elroy schicken würde. Niemanden. Und wieso nicht? Hast du Angst vor dem schwarzen Mann? Der schwarze Mann. Du weißt schon, der Typ, von dem sie dir als Kind immer erzählt haben, wenn sie dir Angst machen wollten. Kennst du den? Ja. Ja. Dann kennst du Elroy Fallister. Soll ich euch seine Adresse verraten? Peter hat vollkommen recht. Schmeckt das auch nicht. In diesem dunklen Waldgebiet soll dieser Follister wohnen? Ich sehe nicht eine einzige Hütte hier. Wir hätten bis morgen warten sollen. In der Dämmerung. Ja. Fahr langsamer, Peter. Hm? Da, ein Licht. Ja. Seht ihr es? Ja, das muss das Haus sein. So ungefähr müssen sich Hänsel und Gretel gefühlt haben, als sie das Hexenhaus entdeckten. Jetzt? Was hast du zweiter? Warum fährst du nicht weiter? Ein Schlagbaum versperrt die Zufahrt. Tja. Alles aussteigen. Ja. Das letzte Stück müssen wir zu Fuß gehen. Du meinst... Ach, los, raus. Also. Unheimlich. Was war das? Das war nur ein Vogel. Hoffe ich jetzt mal. Kommt, Kollegen. Habt ihr das gehört? Ja, das war definitiv kein Vogel. Sei mal leiser. Jetzt ist es weg. Ja. Lasst uns weitergehen. Da! Was ist das? Vielleicht ein Tier. Ist es wieder weg? Ich glaube ja. Okay. Weiter. Justus, es wäre klüger, zum Auto zurückzugehen. Ach, was? Vorne ist doch schon das Haus. Da war jetzt aber wirklich was. Ich hab's auch gehört. Wölfe. Psst. Quatsch. Ihr Hunde. Sie sind ganz nah. Ja, aber wo denn? Kollegen, mit scharfen Hunden ist nicht zu spaßen. Wir ziehen uns jetzt vorsichtig zurück. Schritt für Schritt Richtung Auto. Und bloß keine Hektik. Was sagst du so? Rennt! Schneller, Justus! Kollegen, wartet mal! Ins Auto! Los! Seid doch mal schnell! Doch gar nicht. Wo sind denn jetzt die Hunde? Das ist in der Tat merkwürdig. Sehr merkwürdig. Wir sollten so schnell es geht von hier verschwinden. Ich möchte jedenfalls nicht von Kampfhunden zerfleischt werden. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es hier Hunde gibt. Was gibt es da zu glauben, Justus? Du hast sie doch gehört. Ja, so ist es. Gehört, aber nicht gesehen. Ach so. Ja, stimmt. Na bitte. Im Nachhinein betrachtet klang das Knurren und Bellen sehr unnatürlich. Eher technisch. Technisch? Was willst du denn damit sagen, Erster? Ich gehe stark davon aus, dass man uns mit versteckten Lautsprechern zum Narren gehalten hat. Vermutlich sollte uns diese technische Spielerei nur davon abhalten, uns dem Haus zu nähern. Ja klar, jetzt wo du es sagst, muss ich dir recht geben. Aha. Und was heißt das im Klartext? Dass wir einen zweiten Anlauf wagen sollten. Achtet auf eventuelle Stolperdrähte oder sonstige Sensoren, die das Bellen auslösen könnten. Just, sag mal, bist du wahnsinnig? Oh, P, Peter. Du kannst dich ja in deinem MG verschanzen. Mhm. Bob und ich sehen uns das Haus jetzt näher an. Komm, Bob. Ja, okay. Ich bleib hier nicht allein. Dann kommst du eben mit. Also. Hey! Hier ist so ein komisches Ding. Ich glaube, das ist ein Sensor. Was? Kannst du ihn deaktivieren? Ich versuch's mal. Ja, geschafft. Hört ihr? Man hört nichts, die Hunde bleiben still. Ja, dann weiter, Kollegen. So, wir haben's geschafft. Was machen wir jetzt? Wir gehen zur Haustür und klingeln. Aha, gut. Okay. Ja. Fehlanzeige, hier ist keine Klingel. Hallo? Mr. Forrester? Hallo? Mr. Forrester? Da. Lasst uns um das Haus gehen. Okay. Wir teilen uns auf. Du, Just, gehst mit Peter links rum und ich nehme die rechte Seite. Gut. Dann los. Kommt's weiter. Ist er verletzt? Bob! Bob! So sag doch was! Bitte nicht so ein Krach, Mensch. Was ist denn passiert, Bob? Ich hab keine Ahnung. Da waren Geräusche. Dann habe ich mich umgedreht und plötzlich stand etwas Weißes vor mir. Was? Etwas Weißes? Ja, etwas Großes, Weißes mit Fell. Das hat mir den Schlag verpasst. Mit Fell? Ein großes, weißes Tier? Ich muss jetzt mal aufstehen. Komm her. Oh. Also der Beule nach zu urteilen, hat das Ding mit dem Knüppel zugeschlagen. Wenn ich das nächste Mal nach Santa Isabel komme, dann nur mit Sturzhelm. Mr. Forrester? Entschuldigen Sie, Sir, wir würden gerne... Verlasst augenblicklich mein Grundstück, oder ich jage euch eine Ladung Schrot in den Leib. Ja, aber wir hatten... Ich zähle bis drei. Eins. Verstanden, Sir, verstanden. Wir treten den Rückzug an. Das möchte ich euch auch geraten haben. Verschwindet! Schon gut. Du bringst uns noch mal ins Grab, Justus. Hätte denn noch ahnen können, dass Forrester doch zu Hause ist. Zu dumm, dass er nicht mit uns reden wollte. Also, der Besuch war auf jeden Fall ein Reinfall. Mitnichten, Dritter. Soll das ein Witz sein? Diese ganzen Gemälde an seiner Wand waren sehr aufschlussreich. Hm? Vermutlich ist er der große Unbekannte, der immer wieder Mendelsteins auf den Markt wirft. Ja, aber wie hilft uns das weiter? Wenn Pensel dieses eine Bild mit der schwarzen Sonne schon einmal gesehen hat, dann bei Forrester. Bevor ich niedergeschlagen wurde, habe ich ein ähnliches Bild gesehen. Hä? Ja, eine schwarze Sonne mit Schmetterlingsflügeln. Es hängt in Forresters Wohnzimmer. Was? Ja, dann gibt es dieses Motiv ja doch öfter. Aber das Beste kommt erst. Auf dem Bild ist ein kleiner, schwarzer Junge mit einem auffallenden Blutschwamm auf der Wange dargestellt. Denzel? Ja. Wie, du willst uns damit sagen, dass Denzel auf einem Mendelstein zu sehen ist? Es gibt sicher nicht viele Menschen, die genauso ein Muttermal auf der Wange haben, oder? Kommt, in der Hafenkneipe gibt es ein Münztelefon. Wir versuchen, Vollister per Fernsprecher zu befragen. So kann er uns wenigstens keine Ladung Schrot verpassen. Die drei Detektive fuhren zurück zum Meer. In der Hafenkneipe hatten sie Glück. Die Nummer von Vollister stand im Telefonbuch. Und zu ihrer Überraschung ließ der Mann mit sich reden. Nachdem Justus ihm ausführlich erklärt hatte, worum es ging, tat er etwas, womit die drei Fragezeichen nicht gerechnet hatten. Er bat sie, am nächsten Tag zu ihm zu kommen. Ich klopf dann mal. Tja. Mr. Vollister? Mr. Vollister! Geduld, Justus. Du weißt doch, ältere Herrschaften. Tja. Er muss außer Haus sein. Aber er weiß doch, dass wir kommen. Tja. Und was machen wir jetzt? Mal sehen. Nicht verschlossen. Just, wir können da nicht einfach rein. Wieso nicht? Vollister hat uns eingeladen. Vielleicht ist er eingeschlafen. Er ist uns bestimmt nicht böse, wenn wir ihn aufwecken. Kommt. Okay. Justus. Mr. Vollister? Mr. Vollister, hallo. Keiner da. Das gibt's doch nicht. Sie sind weg. Wovon sprichst du? Die Mendelstein-Bilder. Hä? Da haben sie gehangen, ganz sicher. So Quatsch. Wieso sollte Vollister sie abhängen? Psst. Seid mal still. Hört ihr das? Kollegen, hier stimmt was nicht. Irgendwas ist hier... Hey. Rauch. Ja, hier riecht es nach Rauch. Ja. Oh mein Gott, Feuer. Hier muss es irgendwo brennen. Los, zurück in die Vorhalle. Da, da oben an der Treppe. Der Rauch quillt unter der Tür durch. Schuss mir hinterher, Leute. Mr. Vollister? Mr. Vollister? Da, oh, seht doch mal, er liegt auf dem Boden. Ja. Wir müssen ihn hier rausbringen. Er ist bewusstlos. Hier, hinter der Tür ist ein Feuerlöscher. Danke, Bob. Hilf du, Peter. Ja. Ich kümmere mich um das Feuer. Los, zweiter, hilf mir mal. Mr. Vollister. Mr. Vollister. Was? Blut. Blut. Kommen Sie hoch, Mr. Vollister. Wir müssen ihn hier rausziehen. Da stehen. Ja, so geht's. Weiter. Mr. Vollister, kommen Sie. Am folgenden Nachmittag betrat Peter die Zentrale und warf seinen Rucksack in die Ecke. Hat Becker schon angerufen? Ja, vor wenigen Minuten. Die Brandtechniker vermuten, dass eine Kerze den Vorhang in Brand gesetzt hat. Mhm. Vollister kam mit einer schweren Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Er ist noch nicht ansprechbar. Und die Bilder? Haben Sie die gefunden? Nicht die geringste Spur. Wenn wir wüssten, ob die Bilder gestohlen wurden oder ob Vollister sie irgendwo hingebracht hat. Sommerblut. Sommerblut oder Sommer und Blut. Was hat der alte Mann nur mit diesen Worten gemeint? Moment. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Ha, Goldi. Ah, Peter, Goldi hat vorhin schon mal angerufen. Wir haben ihr erzählt, was wir draußen bei Vollister gesehen haben, was sich dort abgespielt hat. Was? Wo wohnt deine Großmutter? Ha? Ja. Ja, klar. Bleib mal bitte kurz am Apparat. Kollegen. Ja? Sommer und Blut. Ja. Was ist damit? Goldis Großmutter heißt Summer. Summer Hopkins. Und sie wohnt in Blood Tree. Bitte? Summer? Und statt Blood Tree hat er nur noch Blut herausgebracht. So ist es. Wir wissen zwar immer noch nicht, woher Vollister Denzels Mutter kennt und vor allem, warum er uns ihren Namen genannt hat, aber die Dinge verdichten sich. Oh. Goldi? Ja, da bin ich wieder. Wahnsinn. Die drei Detektive machten sich sofort auf den Weg, um Summer Hopkins einen Besuch abzustatten. Das war die einzige Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, ob es eine Verbindung zwischen Denzel und Vollister gab. Doch als die Jungen kurze Zeit später an ihrer Haustür in der Shackleford Road klingelten, blieb alles ruhig. Mann, oh Mann. Dass uns keiner aufmacht, wird aber allmählich zur Gewohnheit. Ja, merkwürdig. Goldi hat ihrer Großmutter unseren Besuch doch angekündigt, oder? Wisst ihr was? Lasst uns mal ums Haus rumgehen, Kollegen. Mhm. Ah, da ist die Terrasse. Die Tür ist offen. Also ist jemand da. Mrs. Hopkins? Sie sitzt in einem Schaukelstuhl. Schläft die? Feuer! Der Vorhang brennt! Ja, runter damit! Wir müssen das Feuer irgendwie austreten. Hier ist eine Decke. Ja. Du musst die Flammen ersticken. Ja, mach ich doch schon. So. Das wäre geschafft. Mrs. Hopkins. Mrs. Hopkins. Warum reagiert sie nicht? Hey, da liegt ein Lappen vor dem Schaukelstuhl. Sag mal, Justus, das ist doch Chloroform. Jemand hat Mrs. Hopkins betäubt. Ja. Und so wie es aussieht, haben wir diesen jemand nur knapp verpasst. Sie kommt zu sich. Mrs. Hopkins! Was ist los? Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Nein. Wo ist meine Katze? Oh, Rosie. Rosielein. Sie ist hier. Es geht ihr gut. Womit spielst du denn da, Rosie? Woher hast du das? Mein Gott! Ein Huhn! Seht doch! Ein grünes Huhn! Was faselst du denn da, Just? Versteht ihr denn nicht? Jetzt ist dieses Huhn hier! Wer seid ihr? Wir sind die drei Fragezeichen. Ihre Enkelin hatte uns doch hoffentlich angekündigt. Ja, stimmt. Geht es Ihnen wieder besser, Madame? Jemand hat sie betäubt. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Plötzlich kam eine Hand von hinten. Und dann roch es scheußlich. Danach weiß ich nichts mehr. Sie haben den Kerl also nicht gesehen? Nein. Oh, wonach riecht es hier eigentlich so merkwürdig? Hat es etwa gebrannt? Ja, so ist es, Madame. Der Kerl hat Feuer gelegt. Zum Glück waren wir aber rechtzeitig zur Stelle und haben den Brand löschen können. Wir müssen sofort nach Rocky Beach. Wir brauchen Cottas Hilfe. Ohne ihn kommen wir nicht an den Kerl ran. Wir müssen die gestohlenen Bilder retten. Wie ist das denn wieder gemeint, Erster? Später, Zweiter. Es wäre besser, wenn Sie mitkämen, Madame. Ich glaube, Sie können viel zur Klärung dieses Falles beitragen. Ach, du meinst die Sache mit Denzel, nicht wahr? So ist es. Also schön. Ich komme mit. Komm, wir helfen. Ja. Vorsicht. Ja. Während Bob den Käfer aus der Shackleford Road auf die Dorfstraße lenkte, unterrichtete Justus Mrs. Hopkins über alle Einzelheiten, die sich bisher ereignet hatten. Dann begann die alte Dame zu erzählen. Ich kenne Elroy Follister schon mein ganzes Leben. Und was immer ihr für einen Eindruck von ihm gewonnen habt, muss ich eins vorwegschicken. Elroy ist ein herzensguter Mensch. Ich kenne keinen, der... Was ist denn das hier? Was hast du denn? Die Bretter. Die Bremsen, die funktionieren einfach nicht mehr. Was? Ja, das tut sich überhaupt nichts. Gar nichts. Aber die Handbremse, Bob. Ja. Und dann einen niedrigeren Gang. Okay, ich versuch's einfach mal. Was macht der Wagen nicht lange mit? Wir werden immer schneller. Schick den nicht wir rein. Anhalten. Zweiten. Gang, Bob. Uns fliegt gleich das Getriebe um die Ohren. Achtung, die Kurve. Ich sehe sie ja. Jetzt in den ersten Gang, Bob. Die kriege ich nicht rein, wir sind einfach zu schnell. Ja, das Taxi. Oh nein, wir werden es rammen. Hinkt, Bob. Hup, ja. Wir müssen auf uns aufmerksam machen. Wechsel die Fahrbahn, Bob. Wir müssen den Wagen überholen. Schreit zum Fenster raus. Ja. Hilfe! Hilfe! Die Bremsen sind kaputt, hören Sie? Unsere Bremsen sind kaputt! Da vorne ist eine Haarnadelkurve! Wir können nicht da vorbei! Rutschen wir uns mal! Der Fahrer hat begriffen! Verdammt, aber ich muss auffahren, es ist unsere einzige Chance! Jetzt haltet euch fest! Ja! Oh, das war buchstäblich in letzter Sekunde. Oh. Der Taxifahrer steigt aus. Dem ist nichts passiert. Ich mach mal die Tür auf. Na, ist alles klar bei euch? Ja, vielen Dank. Was ist mit Ihnen, Ma'am? Mir geht es gut. Ja, aber Ihr Wagen... Der sieht gar nicht gut aus. Oh, meine Kiste ist ohnehin uralt. Also, ohne Ihren heldenhaften Einsatz würden wir wohl jetzt da unten in der Schlucht liegen. Was ist denn mit eurer Kutsche los? Sind es die Bremsen? Ja. Wahrscheinlich. Vorhin haben die Bremsen noch einwandfrei funktioniert und auf einmal ging gar nichts mehr. Es war furchtbar. So, na, dann will ich doch mal unter eurem Wagen nachsehen. Na, das wundert mich nicht. Die Bremsleitungen sind glatt durchgeschnitten. Bitte? Aha. Ja. Da mag euch wohl jemand nicht besonders. Das kann wohl nicht wahr sein. Doch. Ich kann mir auch schon denken, wer. Soll ich euch irgendwo hinbringen? Das wäre sehr nett. Wir müssen dringend zum Police Department von Rocky Beach. Thank you. Nachdem die drei Detektive Inspektor Cotter in seinem Büro über die letzten Vorkommnisse im Fall Schwarze Sonne unterrichtet hatten, machte er ein ernstes Gesicht. Das hört sich alles andere als harmlos an. Aber bevor wir etwas unternehmen, hätte ich noch einige Fragen. Insbesondere an Sie, Ma'am. Das kann ich mir vorstellen. Aber wo fange ich an? Wie wäre es mit Elroy Follister? Elroy Follister ist Seymour Mandelsteins Sohn. Bitte? Still, Peter. Elroy tut alles, damit ihn niemand mit Mandelstein und den Bildern in Verbindung bringt. Aber warum? Ich habe Elroy versprochen, mit niemandem darüber zu reden. Doch jetzt, wo die Bilder gestohlen wurden, und da er selbst meinen Namen ins Spiel gebracht hat. Seymour Mandelstein hat nie ein Bild gemalt. Es war mein Mann, Stephen Monaghan, Denzels Vater. Alle Bilder sind von ihm. Das gibt's doch nicht. Stephen war ein begnadeter Künstler. Aber er war ein Schwarzer. Und in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde einem schwarzen Künstler nicht der Respekt gezollt, den er verdient hätte. Doch er war gut. So gut. Und wir mussten ja von irgendetwas leben. Irgendwann kam Seymour eine Idee. Er und Stephen waren unzertrennliche Freunde. Er schlug vor, die Bilder unter seinem Namen zu verkaufen. Als Weißer war ihm die Anerkennung sicher. S.M. Seymour Mandelstein, Stephen Monaghan. Ja, genau, klar. Ja, ja, die Initialen stimmten überein. Und der Plan ging auf. Die Leute rissen sich um die Bilder und bezahlten immer mehr dafür. So viel, dass Seymour und Stephen beschlossen, eine Stiftung zu gründen. Die OBR. Was denn die OBR? Die Organisation zur Bekämpfung der Rassendiskriminierung? Ja. Stephen malte von da an wie ein Besessener. Seine Kunst hatte mit einem Mal ein Ziel. Er hatte eine Mission. Aber darüber vergaß er das Leben. Vergaß er uns. Und irgendwann ging es nicht mehr. Es war nicht mehr möglich, mit ihm zusammenzubleiben. Er lebte nur noch für die Kunst. Denzel und mich sah er nicht mehr. Also verließ ich ihn schweren Herzens, nahm meinen Mädchennamen wieder an und beschloss, ihn zu vergessen. Um Denzels Willen. Kein Vater ist immer noch besser als einer, der den eigenen Sohn unentwegt übersieht. Aber das Bild, auf dem Denzel zu sehen ist... Ich kenne es. Seymour hat es mir mal gezeigt. Es muss kurz nach unserer Trennung entstanden sein. Aber es blieb das Einzige, das er von Denzel jemals gemalt hat. Nur die schwarze Sonne, die Denzel als Kind so oft gezeichnet hat, hat er noch in ein oder zwei anderen Bildern aufgegriffen. Die schwarze Sonne stammt von Denzel? Ja, er hat schon als kleines Kind so gern gemalt. Denzel war 3 Jahre alt, als wir fortgingen. Ihm gelang, was mir zeitlebens verwehrt blieb. Er konnte seinen Vater vergessen. Und ich habe nichts dafür getan, dass sich das änderte. Ja, und wie hängt das jetzt alles mit Mr. Follister zusammen? Elroy lebte bei seinem Vater Seymour. Stephen war nach unserer Trennung in Seymours Haus gezogen. Für Elroy waren die beiden gleichermaßen seine Väter. Er liebte den einen wie den anderen. Und deswegen führt er auch ihr Werk fort. Er verkauft nach und nach anonym Stephens Bilder, um damit die OBR zu finanzieren. Aber warum macht er das anonym? Weil er nicht riskieren kann, dass die Wahrheit herauskommt, Zweiter. Würde die Kunstwelt heute erfahren, dass Seymour Mandelstein nie ein Bild gemalt hat, sondern ein bis jetzt unbekannter Maler, ja, dann könnten die Bilder schlagartig ihren Wert verlieren. Was die OBR ruinieren würde. Ja, da könntet ihr recht haben. Der Kunstmarkt ist eine Welt mit ganz eigenen Gesetzen. Ja. Apropos Kunstmarkt. Wenn wir nicht bald was unternehmen, sind die Bilder verkauft. Wir müssen jetzt schnell sein. Und ihr seid euch bei der Sache mit dem grünen Huhn absolut sicher? Zu 98%. Schön, aber wie gehen wir jetzt vor? Ich hätte da vielleicht schon eine Idee, Inspektor. Eine Stunde später saßen die drei Detektive zusammen mit drei Beamten in einem Überwachungswagen der Polizei. Ist Gott da schon drin? Moment. Chef? Ich gehe jetzt ein. Hört ihr mich noch immer einwandfrei? Klar und deutlich. Na, da bin ich mal gespannt. Erster, ob deine Idee so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Gott, da muss nur seine Rolle überzeugend spielen. Ich bin drin. Achtet auf das Stichwort. Weihnachtsbaumbeleuchtungssicherungsschalter, so hieß es doch, richtig? Oh, da kommt er. Das muss er sein. Meine Güte, was trägt der denn für einen schicken weißen Pelzmantel? Und der Hund? Einen wunderschönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich bin auf der Suche nach ein paar, wie soll ich sagen, besonderen Bildern. Und ich habe gehört, dass Sie mir da unter Umständen weiterhelfen könnten. Einen reizenden Hund haben Sie da. Ja, Dorothy ist mein Ein und Alles. So, so, besondere Bilder. Was verstehen Sie denn unter besonderen Bildern? Nun ja, Bilder, die, sagen wir mal, ansonsten niemand hat. Mendelsteins zum Beispiel. Und Sie denken, dass ich Ihnen da weiterhelfen kann? Das wurde mir so versichert. Gesetzt den Fall, ich wäre bereit, eine größere Summe zu investieren. Bar, versteht sich. Und ohne Kaufvertrag. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass wir tatsächlich die gleiche Sprache sprechen, wird das Geschäft allerdings etwas anders ablaufen müssen als üblich. Ich habe hier 200.000 Dollar. Wir können das Geschäft jetzt und hier abwickeln. Aber ich kaufe nicht die Katze im Sack. Gut. Kommen Sie mit in den Keller. Ich will Ihnen etwas zeigen. Einverstanden. Hier entlang, bitte. Dorothy, Dorothy, komm, Dorothy. Er hat angebissen. Jetzt kriegen wir dich, du Ratte. Still's weiter. Was ist das? Ach ja, er öffnet einen Tresor. So. Hier. Ein Mendelstein. Und ich habe noch über... was haben Sie denn da an Ihrem Jackett? Was? Wo? Ein Mikrofon. Sie sind verkabelt. Verdammt, Cotta ist aufgeflogen. Komm her. Was tun Sie denn da? Sind Sie verrückt? Los, rein, Zugriff. Wir kommen mit. Ja. Heilung. Wo ist der Keller? Da, die Tür da. Ja, ja, wieder runter. Da hinten sind sie. Halt! Stehen bleiben und langsam umdrehen. Ihr macht besser keinen Blödsinn. Brooks, er hält Cotta einen Schraubenzieher an die Kehle. Wir zwei Hübschen werden jetzt langsam rausmarschieren und dann melde ich mich irgendwann und sage euch, wie es weitergeht. Nehmt eure Knarren runter. Wird's bald? Dorothy, Dorothy, sieh mal, was ich hier lecker, lecker, lecker habe. Aber bitte, was machst du denn da? Dein grünes Gummi. Na komm. Bist du völlig bescheuert? Was soll denn das jetzt? Ja, komm auf meinen Arm. So. Dorothy, Dorothy, Dorothy, nein. Du kommst sofort hierher. Sofort. Irrtum, Brooks. Ihr Chihuahua bleibt bei mir und seinem geliebten Gummihühnchen. Das ist Ihnen vorhin in Mrs. Hopkins' Wohnung aus der Manteltasche gefallen. Was hast du mit meiner Dorothy vor? Just, sag mal, wie viele große, böse, dreckige Katzen waren das gleich nochmal da draußen vor der Galerie? Ah. Oh, nein, das kannst du doch nicht machen. Doch, ich kann. Ich flehe dich an. Lass meine Dorothy aus dem Spiel. Ich gebe alles für sie, alles. Hörst du an? Ein paar Tage später trafen sich alle bei Mr. Forlister. Justus hatte den Kirschkuchen seiner Tante mitgebracht. Und so saßen sie bei Kaffee und Kuchen beisammen. Also, ich muss das nochmal zusammenfassen. Ja. Du, Elroy, hast vor knapp 3 Wochen dieses Bild mit der schwarzen Sonne bei Sadler & Price angeboten. Und als mein Malkurslehrer Seinfeld das Bild bei seinem Freund Brooks sah, ist ihm das Motiv aufgefallen. Ja. Die schwarze Sonne hast du ja immer wieder in deine Bilder eingebaut. Richtig. Seinfeld erzählte es Brooks und der wurde stutzig. Klarer Fall. Sie kannten das Motiv und mussten somit von dem Bild wissen. Daraus konnte er schließen, dass sie auch wussten, wo die übrigen Mendelsteins waren. Also hat Brooks angefangen, mir hinterher zu schnüffeln. Aber er hat nichts herausgefunden. Aus einem einfachen Grund. Ich kannte die Zusammenhänge genauso wenig wie er. Und deshalb hat er dir das Bild untergeschoben? Das wundert mich auch. Er wollte sehen, was passiert, wenn sie ins Gefängnis kommen, Mr. Hopkins. Brooks ging davon aus, dass jemand die Kaution für sie zahlen würde. Jemand, für den diese Summe keine Rolle spielen würde. Ja, mit anderen Worten, jemand, der kurz zuvor einen Haufen Geld mit dem Verkauf eines Mendelsteins gemacht hatte. Doch, es kam niemand. Und dann? Ja, wir kreuzten Brooks Pläne. Nachdem wir ihn in seiner Galerie aufgesucht hatten, beobachtete er uns. Schließlich hat er uns, im weißen Pelzmantel, zu Mr. Forlister verfolgt. Ja, wo er nicht nur Bob niederknüppelte, sondern auch Mr. Forlister betäubte. Und Feuer legte und die Bilder stahl. Der Kerl muss ja krank sein. Ein gieriger Feuerteufel und Automaler. Ja. Er soll im Gefängnis schmoren. Ich gönne es ihm. Und weshalb wollte dieser Unmensch auch mich ausknipsen? Weil er in Mr. Follisters Unterlagen alle Informationen gefunden hatte. Die Geschichte von Monaghan und Mendelstein, der OBR und ihn, Mrs. Hopkins. Er wollte erreichen, dass das Geheimnis und damit der Wert der erbeuteten Bilder gewahrt blieben. Und was wird jetzt aus Dorothy? Ohne die hätten wir nicht gewusst, was wir mit dem grünen Huhn auf Mrs. Hopkins' Fußboden anfangen sollten. Sie war der Schlüssel zu allem. Naja, du bist jetzt ihr über alles geliebter Held. Sie kann ja gar nicht mehr von dir lassen, Peter. Du bist ja so komisch, Bob. Ich werde jetzt zum Strand gehen und mit meiner geliebten Dorothy das blaue Meer, die silbernen Wellen und das Grün der Palmen bewundern. Vielleicht inspiriert es mich ja zu einem Kunstwerk. Ihr Banausen könnt euch so lange weiter mit Kuchen vollstopfen. Komm, Dorothy, komm. Aber wenn ich vom Gassi gehen zurück bin, nimmt jemand von euch die Töne, dass das klar ist, ja? Mhm.